Science Fiction als Radiospiel. In dieser Reihe aus dem Studio Heidelberg des SDR bringen wir heute ein Hörspiel von Hans-Joachim Alpers nach einer Erzählung von George R.R. Martin. Es trägt den Titel »Das Ende von etwas«. Gleich schicken Sie Carla hinaus. Danach bin ich an der Reihe. Mach's gut, alter Junge. Vielleicht sehen wir uns irgendwo und irgendwann dort draußen im All einmal wieder. Es war eine schöne Zeit, Brent. Vielen Dank für alles und von ganzem Herzen alles Gute in deinem neuen Leben. Olof, du warst mein bester Freund. Ich werde dich vermissen. Und ich werde... Schrecklich. Obwohl, sie kannte das Risiko. Du kennst es auch. Aber komm, lass dich nicht beirren. Jeder Vierte schafft es. Du wirst es schaffen. Ich bin mir ganz sicher. Carla war eine der Besten. In allen Tests war sie unter den ersten 10. Ich habe viel schlechter abgeschnitten. Es hat nicht viel zu sagen. Es kommt auf den Dunklen an, mit dem du dich verschmelzen willst. Und man muss es wirklich wollen. Du willst es, Brand. Dir wird nichts passieren. Sie winken schon. Du sollst in den Umwandler gehen. Nein. Nein, ich kann nicht. Und was ist mit Melissa? Brand, sie wartet dort draußen auf dich. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Oh, Brand? Ja. Oh, bitte. Wach auf, lieber Brand. Nein, komm. Hör auf mit dem Kitzeln, Engel. Was denn? 7:30? Was fällt dir ein? Meine Wache beginnt erst 8. Ich hätte noch eine Stunde schlafen können. Ach, ihr Engel. Mit eurem Spatzengehirn lernt aber auch wirklich nicht einmal die einfachsten Dinge. Ich wollte dir doch nur helfen, Ach. Brand. Du hattest wieder diesen bösen Traum. Was? Ja. Ja. Ich erinnere mich. Habe ich dabei geredet? Ja, lieber, schöner, großer Brand. Ich kann es nicht, hast du gesagt. Was habe ich? Obwohl du es doch so gut kannst. Wollen wir es nicht jetzt gleich ausprobieren? Hör zu. Dieser Traum hat mit Dingen zu tun, die vor vielen Jahren passiert sind. Ernste Dinge. Ich verbiete dir, darüber Witze zu machen. Oh, das tut mir leid, lieber, schöner, großer Brand. Ach. Zeigst du mir heute die Glitzer? Nein, heute nicht. Wir sind noch nicht nahe genug. Vielleicht morgen oder, ja, vielleicht übermorgen. Schau mich doch mal an, Brand. Ja? Ich bin ganz nackt. Engel sind immer nackt. Ja. Wir sind erschaffen worden, um unseren Besitzern Freude zu machen. Gefall ich dir, lieber, großer, schöner, starker Brand? Darf ich dir einen Wunsch erfüllen? Also komm her, du kleines, erotisches Wunderwerk, du. Fang mich, schöner, starker Brand. Komm her. Fang mich doch. Sag mal, Olof, was für ein Mensch ist dieser Brent? Was soll diese Frage, Ruby? Du hast in den letzten 4 Wochen hier an Bord unseres Schiffes doch ausreichend Gelegenheit gehabt, dir ein eigenes Urteil zu bilden. Ja, natürlich. Er ist ein hervorragender Pilot und Techniker, kennt jede Schraube dieses Schiffes und redet sie mit ihrem Vornamen an. Er ist meistens höflich, manchmal aber auch mürrisch, er trinkt zu viel und vergnügt sich mit diesem schwachsinnigen Engel, diesem Bordell-Androiden. Eifersüchtig, Ruby? Ach, Unsinn. Wofür hältst du mich? Denkst du im Ernst, ich möchte in Konkurrenz zu diesem Tier treten? Ich würde mir keinen dieser sogenannten Engel anschaffen. Aber sie sind der genetische Trost für die Einsamen. Und Brand ist der Einsame. Genetischer Trost für Einsame, wenn ich das schon höre. Sie sind in Nährtanks herangezüchtete Sklaven, die sich ihrem Herrn und Meister bedingungslos hingeben und ihm pausenlos Komplimente machen. Naja, wer sowas braucht. Vergiss nicht, dass es auch eine männliche Version der Engel gibt. Sie ist mindestens so beliebt wie die weibliche Ausgabe. Meinetwegen. Lassen wir das Thema. Solange Brent sein Spielzeug in seiner Kabine lässt, soll es mir egal sein. In der Zentrale oder in den Freizeittrakt kommt mir dieser Engel jedenfalls nicht. Brent ist der Haupteigner des Schiffes und hat hier das Sagen. Ob es dir oder mir nun passt oder nicht. Aber was willst du überhaupt? Er lässt dich doch in Ruhe mit seinem Engel. Ich möchte mehr über den Mann wissen, dem ich mein gesamtes Vermögen anvertraut habe. Ich finde, deine Neugierde kommt etwas spät. Du hättest Erkundigungen einholen können, bevor du dich... Du verstehst mich nicht oder willst mich nicht verstehen. Natürlich habe ich mich vorher vergewissert, dass ich mein Geld nicht einem Bankrotteur in den Rachen werfe. Aber seine finanziellen Sicherheiten, sein Können und seine Pläne sind doch nur die Oberfläche. Er hat Erfolg in seinem Beruf. Nicht den ganz großen Erfolg, aber immerhin. Er hat im vergangenen Jahr 4 Dunkle gefangen und entsprechend gut verdient. Wenn man 6 im Jahr fängt, beginnt man reich zu werden. Aber was treibt diesen Mann an? Was treibt dich denn an? Oder mich? Du hast es doch schon gesagt. Geld, natürlich. Nein, nein. Es steckt mehr dahinter. Ich spüre das. Brent ist ein Besessener. Olaf, du bist seit vielen Jahren sein Freund. Du kennst ihn. Sag mir, was unter der Oberfläche steckt. Was ihn so besessen macht. Du lässt nicht locker, was? Na schön. Ich glaube, Brent hätte nichts dagegen, wenn ich es dir erzähle. Er hat damals ein... Hallo, ihr zwei. Hallo. Hallo. Du kannst dich jetzt aufs Ohr legen, Obi. Ich übernehme die Wache. Olaf, hast du Lust auf einen Drink? Ich halte es nicht für richtig, während der Wache Alkohol zu trinken, Brent. Und ich brauche keine Belehrungen. Ich führe seit 8 Jahren ein Raumschiff und weiß, was ich zu tun und zu lassen habe. Komm, Obi, mach Platz. Danke. Ja, Moment mal. Der Kurs ist geändert worden. Ein Schwarm Blinkies. Ich habe das Programm umgestellt. Sie sind praktisch auf unserer Bahn, vielleicht 30 Standardminuten entfernt. Hör mal, Robi, wir sind nicht auf der Jagd. Wir sind nicht auf Prämien aus. Hast du das vergessen? Wir fliegen zu den Sternen und zurück, ohne Umwege. Ich habe meine Raumfähre verkauft, um in dieses Schiff und deinen Plan zu investieren. Was ist, wenn mit deiner großen Erfindung etwas schief geht? Die eine oder andere nebenher verdiente Prämie wäre dann gar nicht so schlecht. Das ist doch Unsinn. Sei doch vernünftig, Brent. Bei einem derart riesigen Schwarm von Blinkies sind bestimmt Dunkle in der Nähe. Vielleicht fangen wir ein oder zwei. Es kostet uns ein paar Stunden, mehr nicht. Leicht verdientes Geld, ohne dass wir unser eigentliches Ziel aus dem Auge verlieren. Nein, wir sind zu nah am Ziel, um uns solche Kinkerlitzchen noch leisten zu können. So, jetzt sind wir wieder auf dem alten Kurs. Also wie kann man nur so eigensinnig und unvernünftig sein? Du hast doch sonst nichts gegen Geld einzuwenden. Es geht mir einzig und allein um unseren Plan. Er wird funktionieren. Und dann werde ich im Geld schwimmen. Und du auch, Robi. Und du, Olaf. Wir alle werden im Geld schwimmen. Deshalb muss man doch nicht darauf verzichten, einen kleinen Nebenkäden. Warum geht ihr nicht einfach in eure Kabinen und träumt vor den Reichtümern, die auf euch warten? Also wirklich, Brent. Du hast manchmal eine Art... Ich will mich nicht mit euch streiten. Aber ich muss euch daran erinnern, dass ich der Kapitän bin. Und wenn ich sage, wir machen keinen Abstecher, dann machen wir auch keinen Abstecher. Komm, Robi. Gegen diesen Dickkopf ist nichts auszurichten. Olaf, du bist mir noch eine Antwort schuldig. Ich weiß nicht, was du eigentlich... Tu nicht so. Du weißt genau, was ich hören will. Nach der Vorstellung, die er uns eben gegeben hat, erst recht. Normalerweise ist Brent doch sehr umgänglich und überhaupt kein Machtmensch, der es den anderen zeigen will. Was ist los mit ihm? Dass es ihm in erster Linie um Geld geht, wolltest du mir nicht glauben. Überleg doch mal. Was bleibt dann noch? Ehrgeiz? Ruhm? Du kennst ihn. Er ist nicht der Typ dafür. Dann fällt mir nur noch Hass ein. Oder Liebe? Aber ich verstehe nicht, wie das etwas Liebe, damit... Liebe, Sehnsucht. Das ist es, was Brent antreibt. Du meinst, er liebt eine Frau, die er nur dann für sich erobern kann, wenn er seinen Plan verwirklicht? Nein, nein. Ich fürchte, ich muss dir die Geschichte von Anfang an erzählen. Also, es begann vor 15 Jahren auf der Erde. Mit ihren riesigen, in den Himmel ragenden Türmen, in denen es nur so von Menschen wimmelte. Es war der Tag, als die Nachrichten von der Hades-2-Expedition eintrafen. Man hatte die ersten Dunklen gefangen. Da gab es einen jungen Mann und ein junges Mädchen, heftig ineinander verliebt. Brand und Melissa. Sie hatten den Wohnturm verlassen und blickten hinauf zu den Sternen. Ist dir klar, was das bedeutet, Melissa? Jetzt gehören die Sterne uns. Alle Sterne. Der ganze Kosmos. Wenn wir die Enge unserer Wohntürme verlassen wollen, müssen wir unser Leben nicht in einem Sternenschiff oder auf dem Mars beschließen. Wir sind nicht mehr gefangen. Du glaubst also, man findet heraus, wie es funktioniert. Wie die Dunkeln mit Überlichtgeschwindigkeit fliegen können? Wen kümmert das schon? Na schön, überlichtschnelle Raumschiffe wären ganz nett. Aber wir können mehr haben. Chet Adams hat uns den Weg gezeigt. Wir können wie er sein. Weltraumlebewesen. Weißt du, Fische im Sternenmeer. Ja, du hast recht. Wer will sich schon in ein Flugzeug setzen, wenn er ein Vogel sein kann? Ja. Ach, ob wir beide eines Tages dort draußen durch das Weltall schweben werden? Ja. Das ist mein größter Traum. Hier Zentrale, Hobie, Olof. Wir durchqueren einen Blinky-Schwarm. Ich brauche einen von euch beiden zur Überwachung der Energieschirme. Ich komme, Brent. Oh, du hast ja doch meinen Kurs gehalten. Tut mir leid, dass ich so wütend auf dich war. Ich habe nichts damit zu tun. Wir sind exakt auf dem alten Kurs, meinem alten Kurs. Es sind die Blinkies, die den Kurs geändert haben. Sie sind nämlich zu uns gekommen. Ah, ich verstehe. Hätte ich mir eigentlich auch denken können. Sie sind überall um uns herum. Ein riesiger Schwarm. Mindestens ein paar Kubikmeilen groß. Wir halten mitten in den Schwarm hinein. Er liegt nun mal auf unserem Weg. Achte auf die Belastungswerte der Energieschirme. Ich will den Kurs nur im Notfall ändern. Direkt vor uns machen drei Dunkle Jagd auf die Blinkies. Ach, fang nicht wieder damit an. Ich dachte, das Thema sei abgehakt. Du lädst sie sogar aus, wenn sie sich uns auf dem Präsentierteller regelrecht anbieten? Was verlangst du? Dass sie sich verbeugen und dann Mozart spielen? Lass mich in Ruhe. Brenn, dieses eine Dunkle dort, direkt vor uns. Wir müssen nur die Schirme für ein paar Sekunden öffnen, dann haben Nein. wir es. Nein, ich will es hier nicht drin haben. Das weiß Bescheid. Es ist nicht hinter den Blinkies her. Es will uns. Es spürt unsere Anwesenheit. Es weiß, dass wir etwas Besonderes sind. Es will uns fressen. Wie damals. Carla. Sie winken schon. Du sollst in den Umwandler gehen. Nein. Nein, ich kann nicht. Und was ist mit Melissa? Brent, sie wartet dort draußen auf dich. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Ist dir nicht gut, Berend? Soll Olof dich ablösen? Nein, nicht nötig. Ich bin okay. Du brauchst dir keine Sorgen zu machen. Es war nichts weiter als eine alte Erinnerung, die mich plötzlich übermannt hat. Eine Erinnerung an... Ach, lassen wir das. So, wir haben das Zentrum des Schwarms durchquert. Ich brauche dich jetzt nicht mehr, Ruby. Berend hat Angst vor den Dunklen. Ja. Ich verstehe nicht, wie er ein erfolgreicher Jäger sein kann, wenn er sich... Er überwindet seine Angst. Meistens jedenfalls. Er könnte ein Spitzenmann sein, wenn er nicht diese depressiven Phasen hätte, in denen er voll und ganz auf die Ereignisse fixiert ist, die jetzt 10 Jahre zurückliegen. Was ist denn vor 10 Jahren passiert? Langsam. Eines nach dem anderen. Bleiben wir kurz noch bei dem, was vor 15 Jahren geschah, als Brand und Melissa Anfang 20 waren. Sie lebten in dieser bedrückenden Enge der hoffnungslos übervölkerten Erde. Und dann die Hades-2-Expedition und Chet Adams. Man hat eine Lebensform entdeckt, die im All lebt, sich von einer Art Energieplankton, den Blinkies, ernährt und schneller als das Licht ist. Chet Adams entdeckt eine Methode, Menschen mit Dunklen zu verschmelzen. Er selbst ist der Erste, der es ausprobiert. Der Körper und der Geist des Menschen ergänzt um die Fähigkeit der Dunklen, sich ohne Schutzhülle im All zu bewegen und zu ernähren. Milliarden haben davon geträumt, es Adams gleich zu tun. Brand und Melissa gehörten zu ihnen. Und dann passierten die ersten Unfälle. Ja. Unter großen Opfern stellte man fest, dass nur wenige Menschen für diese Umwandlung geeignet sind. Weniger als 10%. Das war für die meisten bereits das Ende des Traums. Aber es kam noch schlimmer. Auch diesen wenigen, die alle Tests erfolgreich absolviert hatten, stand noch eine Art russisches Roulette bevor. Nur jeder Vierte schaffte die Verschmelzung und wurde damit zu einem neuen Wesen, das man Flitzer nannte. Die anderen wurden von den Dunklen zerfetzt und aufgefressen. Wurde das Verschmelzen mit Dunklen nicht sogar für einige Zeit verboten? Man hat es versucht. Aber das Verbot war nicht aufrechtzuerhalten. Das alles zu groß für irdische Gesetze. Wer sie umgehen will, der umgeht sie. Hinzu kam der Druck jener Menschen, denen die Aussicht auf ein Leben im Sternenmeer so viel bedeutete, dass sie bereit waren, ihr Leben auch bei einer Quote von 1:3 zu riskieren. Und vor allem brauchte man diese neue Lebensform. Das Verbot wurde wieder aufgehoben. Ich verstehe. Melissa wollte sich umwandeln lassen, kam dabei ums Leben und seither leidet Brent unter einem Trauma. Nein, es war etwas anders. Melissa und Brent hatten ihren Traum nicht aufgegeben. Sie ließen sich testen. Der Zufall wollte es, dass beide zu der Minorität der geeigneten Kandidaten gehörten. Und schließlich, vor 10 Jahren, absolvierten sie gemeinsam mit anderen Kandidaten ein Trainingsprogramm. Dann war es soweit. Ich war dabei, weil ich mich von meinen Freunden verabschieden wollte. Die gefangenen Dunklen warteten in den Umwanderschichten. Melissa ging als Erste. Und sie schaffte es. Dann kam Carla, ein Mädchen, mit dem die beiden sich angefreundet hatten. Es war scheußlich. Die Verschmelzung misslang. Ein entsetzlicher Schrei, eine Explosion. Alles, was von Carla übrig blieb, waren einige blutige Fetzen. Brent war an der Reihe. Aber er konnte sich nicht überwinden. Er liebte Melissa, mehr als alles andere im Leben, aber seine Angst war noch größer als diese Liebe. Das hat er sich selbst nie verziehen. Jetzt wird mir einiges klar. Brents Angst vor den Dunklen. Aber andererseits, warum fährt ein Mensch, der so etwas erlebt hat, hinaus zu den Flitzern, ausgerechnet zu den Flitzern? Flitzer sind keine Dunklen. Vor ihnen hat er keine Angst. Aber er muss sich doch ständig an sein eigenes Versagen erinnert fühlen, wenn er sie sieht. Das nimmt er in Kauf. Seine Idee, sein Plan, das ist ihm wichtiger. Und außerdem gibt hat er... Gibt es noch ein zweites Motiv? Denk doch mal nach. Du meinst doch nicht etwa... Ja. Ich weiß nicht, ob er es sich selbst überhaupt eingestanden hat. Er hofft darauf, Melissa wiederzusehen. Er träumt immer noch davon, sie zurückzugewinnen. Wo warst du so lange, Brent? Komm, lass uns Liebe machen. Nicht jetzt, Engel. Warum nicht? Schöner, großer Brent. Mir ist nicht danach. Oh, wie schade. Zeigst du mir heute die Flitzer, lieber Brent? Nein. Wir sind noch nicht am Ziel. Erzähl mir von den Flitzern. Das habe ich doch schon oft genug getan. Ich weiß, Brent, aber ich höre dich so gerne reden. Und es klingt so hübsch, was du von ihnen erzählst. Sie selbst sind auch hübsch. In gewisser Weise. Sie sind ganz nackt. So wie du. Aber sie schweben im Weltraum. Haben sie Flügel? So wie ich? Nein. Sie sehen wie Menschen aus. Aber eigentlich sind sie keine Menschen mehr. Sie haben eine Einheit mit den Dunklen gebildet. Das sind Wesen aus purer Energie, die sich von anderer Energie und von Materie ernähren. Du meinst, diese Dunklen könnten uns fressen? Ja, Engel. Sie tun es auch, wenn man sie lässt. Aber du brauchst keine Angst zu haben, denn unsere Energieschirme wehren sie ab. Kritisch wird es erst, wenn man einen Dunklen fangen will. Man schaltet dann die Energieschirme ab, lässt das Dunkle mit seinem Beuteinstinkt in die Zone zwischen äußerem und innerem Energieschirm eindringen und schaltet beide Schirme wieder ein. Und wenn man schnell genug ist, hat man das Dunkle zwischen den Schirmen gefangen. Du bist so klug und mächtig, Brent. Erzähl mir mehr davon. Warum sind die Flitzer so schnell? Tja, warum? Auf eine uns unbekannte Weise haben sie Zugriff auf eine Art Überraum. Eine fünfte Dimension, in der die in unserem Raum geltenden Naturgesetze aufgehoben sind. Hm? Nein, das kannst du natürlich nicht verstehen. Weißt du was? Nenn es einfach ein Märchenland. Ein Märchenland, in dem die Dunklen und die Flitzer mächtige Zauberer sind und einen Trick beherrschen, der sie schneller als das Licht macht. Und ohne diesen Trick geht es nun mal nicht. Warum nicht? Das ist eine lange Geschichte. Also, ja, da gab es mal einen Mann namens Einstein. Er hat gesagt, dass es nicht geht. Und er war ein sehr kluger Mann, weißt du? Ich bin sicher, du könntest bestimmt schneller als das Licht fliegen, wenn du es wolltest. Lieber, schöner Brent. Ich will es ja gerne. Und genau das werden wir versuchen. Du musst doch schlauer sein, als du aussiehst. Ich bin verteufelt schlau. Das war doch nicht so gemeint, Engelchen. Soll ich dir noch mehr über die Flitzer erzählen? Oh ja, bitte, Brent. Ja, wie gesagt, also sie haben diesen Trick. Also wir wissen, dass sie Materie mitnehmen können. Materie? Ja, das sind meistens so feste Dinge wie das Schiff oder wie du oder wie ich. Aber auch Gas und Wasser. Energie dagegen ist etwas ganz anderes. Die Dunklen bestehen bis auf ein paar Materieflocken aus reiner Energie. Bei den Flitzern dagegen gibt es ein Gleichgewicht zwischen Energie und Materie. Mhm. Und diese Energie bewegt den menschlichen Körper des Flitzers, der ja eine Symbiose aus einem Dunklen und einem Menschen darstellt. Mhm. Das verstehst du nicht, was? Also, die Flitzer haben einen festen Körper und zugleich eine Energieaura. Alles, was sich innerhalb dieser Aura befindet, wird fortbewegt. Was ist eine Aura, Brent? Eine Aura, ja. Also so eine Art weiter Mantel. Ja, stell dir einen ganz, ganz weiten Mantel vor. Alles, was Sie darunter stopfen können, wird mitgenommen. Ein Mantel? Oh, wie hübsch. Ja, die Flitzer sind so etwas wie Boten für uns. Sie fliegen wahnsinnig schnell im Kosmos herum und berichten uns, welche der Sonnen Planeten haben und auf welchen von ihnen Menschen gut leben können. Mhm. Sie sind dort draußen auch auf Schiffe von anderen Lebewesen getroffen, die weder Menschen noch Flitzer sind. Sie tragen Botschaften zwischen ihnen und uns umher, damit wir voneinander lernen können, weißt du? Und sie fliegen zwischen unseren eigenen großen Sternenschiffen hin und her und erhalten die Verbindung zwischen ihnen aufrecht. Unsere Sternenschiffe sind nämlich sehr langsam und wären sonst ganz auf sich allein gestellt. Es sind schon über 20 Schiffe unterwegs, aber keines von ihnen ist schon dort, wo es hin will. Es dauert viele Jahrzehnte, manchmal sogar Jahrhunderte, bis das Ziel erreicht ist. Und meistens erreichen erst die Nachkommen der ursprünglichen Siedler die neue Heimat. Die Flitzer haben sie eingeholt, nicht wahr? Mhm. Du hast mir davon erzählt und ich hab's mir gemerkt. Ja, Engel. Die Leute an Bord waren unheimlich überrascht, wie du dir ja sicherlich denken kannst. Aber jetzt erhalten sie wieder Nachrichten von der Erde und von den anderen Schiffen, manchmal sogar Päckchen, durch die Flitzer. Aber überall hin können sie nicht, diese Flitzer. Du hast es neulich gesagt. Sie können auf keinem der Planeten landen, an denen sie vorbeisegeln, denn Schwerkraftkerne sind tödlich für sie. Blinkies und Dunkle nähern sich niemals einer Sonne. Und auch die Flitzer kostet es, Überwindungskraft in ein Sonnensystem einzudringen. Sie sind Weltraumlebewesen. Für das Leben im Raum zwischen den Sternen bestimmt. Mhm. Aber es gibt viele Menschen, die dort draußen auf fernen Planeten leben möchten. Aber sie können dort nicht hin, weil die Schiffe zu langsam sind. Wenn also jemand einen Weg finden würde, die Schiffe schneller zu machen, dann würde er sehr viel Geld verdienen und berühmt werden. Es wäre dann fast so, als würden ihm die fernen Sterne und Planeten, ja, gehören. Du wirst das schaffen, Brent. Ja. Das, Engel, ist der Grund, warum wir hier sind. Seltsam. Robi, kannst du mal herkommen? Ich habe hier etwas Eigenartiges auf dem Schirm. Ein riesiges Objekt. Es ist so gleichmäßig geformt, dass ich mir nicht vorstellen Entfernung? Kann... Entfernung? Knapp 300 Kilometer. Es ist mindestens 500 Meter lang und besteht aus... Moment. Es besteht zu knapp 90% aus Metall, hauptsächlich Stahl, dazu einige Kunststoffe, Eiweißverbindungen, Säuren. Hier, schau selbst. Uran ist übrigens auch dabei. Was meinst du, Olof? Könnte es sich um die aufgegebene Umwandlungsstation Phönix 4 handeln? Ausgeschlossen. Die haben wir längst passiert. Außerdem ist das Objekt zu groß, um eine Umwandlungsstation sein zu können. Dann bleibt nur eins, es ist ein Raumschiff, und zwar eines, das so groß ist wie unsere Sternenschiffe. Wie sollte denn eines unserer Siedlerschiffe hierher gelangen? Wir haben 20 und alle sind draußen zwischen den Sternen. Das 21. ist erst zur Hälfte montiert und startet frühestens in 4 Jahren. Ein fremdes Raumschiff also? Wir werden bald mehr wissen. Ich nehme Kurs auf das Objekt. Sollten wir nicht besser Brent wecken? Später. Komm, Robi, hilf mir. Ich brauche die Maximalvergrößerung von Ausschnitt G5 auf dem großen Monitor. Da ist es. Aber wir sind noch zu weit weg. Automatische Funkkennung ausstrahlen und alle Funkkanäle öffnen. Raumkutter Chariot an unbekanntes Objekt. Bitte melden Sie sich, wenn Sie uns hören können. Raumkutter Chariot an unbekanntes Objekt, bitte melden Sie sich. Raumkutter Chariot an unbekanntes Raumobjekt. Bitte melden Sie sich. Okay. Sag Brand Bescheid. Hier ist die Analyse, Brand. Es muss sich um ein Raumschiff handeln. Ein Asteroid könnte ähnlich zusammengesetzt sein, wenn er dem Kern eines ehemaligen Planeten entstammt. Ein Asteroid, der Silikone und Polyvinylacetat enthält? Auf dem Bildschirm beginnt sich allmählich die Kontur des Objekts zu stabilisieren. Es sieht tatsächlich wie eines unserer Siedlerschiffe aus. Ja, worauf wartest du noch, Robi? Schalte das Schiffsregister dazu. Wenn es tatsächlich eines unserer Schiffe ist, werden wir in wenigen Minuten wissen, um welches Schiff es sich handelt. So, das Bild wird von Sekunde zu Sekunde besser. Ist. Ich kann es kaum glauben. Schaut es euch selbst an. Ich werd verrückt. Die Kopernikus. Was? Aber das ist unmöglich. Die Kopernikus ist verschollen. Das einzige Siedlerschiff, zu dem wir keinen Kontakt herstellen konnten. Es muss sich irgendwo auf halbem Wege zwischen unserer Sonne und Castor befinden. Mindestens 20 Lichtjahre entfernt. Du siehst doch, dass sie hier ist. Das widerspricht allen Naturgesetzen. Aber wieso denn? Die Kopernikus ist seit... Ja, warte mal. Sie war das vierte Sternenschiff. Seit über 40 Jahren mit halber Lichtgeschwindigkeit unterwegs. Wenn man nach 20 Jahren, aus welchen Gründen auch immer, wieder umgekehrt ist, dann kann sie doch durchaus hier sein, ohne dass irgendwelche Naturgesetze über den Haufen geworfen wurden. Brand hat recht. Aber warum meldet sich niemand? Warum treibt das Schiff fast bewegungslos im All herum? Warum sind wir die Ersten, die das herausfinden? Und warum haben die Flitzer das Schiff nicht längst entdeckt und uns davon berichtet? Warum? Was weiß denn ich? Soll sich doch die Raumfahrtbehörde mit diesen Fragen herumschlagen. Also, wir setzen einen Funkspruch ab und gehen dann wieder auf Kurs. Das kann ja wohl nicht dein Ernst sein, Brent. Da drüben sind vielleicht Menschen in Not. Wir sind verpflichtet, uns davon zu überzeugen, ob man unsere Hilfe braucht. Sei doch vernünftig, Brent. Wir machen uns strafbar, wenn wir weiterfliegen. Und falls die Kopernikus tatsächlich nur noch ein Wrack sein sollte, winkt uns ein fettes Prisengeld. Aber nur, wenn wir durch Betreten des Schiffes unseren Anspruch geltend machen. Dachte ich's mir doch. Robi, geht's mal wieder nur ums Geld. Aber du täuschst dich, Robi. Für Schiffe der Raumfahrtbehörde gibt es kein Prisengeld, sondern höchstens einen Orden. Und auf den verzichte ich. Was seht ihr mich denn so an? Na schön. Dann sehen wir uns diesen Schrotthaufen eben mal aus der Nähe an. Äußerlich scheint das Schiff unversehrt zu sein. Meinst du unversehrt? Schau mal her, dieses Narbengeflecht. Hier, da. Schutzschirme waren damals noch nicht so ausgereift wie heute. Und wer weiß, wann überhaupt zum letzten Mal die Schirme eingeschaltet wurden. Kein Wunder, dass es da zu Blessuren durch Meteoriten und Kleinstpartikel kommt. Aber zumindest wurde die Außenhülle nicht von einem größeren Meteoriten durchschlagen. Und es gibt auch keine Spuren einer Explosion im Inneren. Olaf, hörst du uns? Ja, Brent, ich höre euch. Also wir haben jetzt die Inspektion der Außenhülle abgeschlossen und gehen an Bord. Mit Schiffs gibt es mehrere Luftschleusen, die von außen zu betätigen sind. Da steigen wir ein. Halte weiterhin die Funkkanäle offen. Vielleicht meldet sich da doch noch jemand. Keine Sorge. Ich bleibe wachsam. Tut's dir nicht leid, in der Zentrale hocken zu müssen, Olaf? Immerhin ist dies sowas... Naja, sowas wie ein historischer Moment oder so. Ein bisschen jedenfalls. Das läuft mir nicht weg. Die hydraulische Entriegelung funktioniert nicht. Wir müssen zur nächsten Schleuse. Die ist offenbar nur manuell gesichert. So, das. Das war der letzte Riegel. Wenn die Schleuse nicht völlig eingerostet ist. Ist sie nicht! Die Luke lässt sich mühelos auf. Hör zu, Olof. Wir gehen jetzt an Bord. Unsere Helmfunkgeräte sind wahrscheinlich zu schwach, um die Außenhülle des Schiffes zu überwinden. Wundere dich also nicht, wenn der Kontakt abreißt. Gib uns von jetzt ab 3 Stunden. Bis dahin sind wir entweder zurück oder melden uns aus der Zentrale der Copernicus. Wenn du nichts von uns hörst, ist irgendetwas passiert, informiere dann sofort die Raumfahrtbehörde. Verstanden. Und viel Glück. Chariot an Copernicus. Meldet euch, wenn ihr mich hört. Chariot an Ruby und Brent. Meldet euch, wenn ihr mich hört. Na Leute, allmählich wird's eng. Die 3 Stunden sind schon fast um. Chariot an Copernicus. Bitte melden. Chariot an Ruby und Brent. Bitte melden. Ruby, bist du es? Hier ist Ruby. Es ist alles in Ordnung. Ich kehre jetzt an Bord zurück. Wo ist Brand? Keine Sorge, er sagte, er kommt gleich nach. Ja und? Was habt ihr herausgefunden? Erzähl schon. Ich erzähle dir alles, wenn ich wieder an Bord bin. Lass mir die paar Minuten, um es zu verdauen. Na schön. Ich öffne schon mal die Luftschleuse. Trink erst mal was. Du siehst mitgenommen aus. Danke. Sie sind alle tot, Olof. Seit Jahrzehnten schon. Die Copernicus ist ein gigantischer Sarg. Wie ist das passiert? Gab es eine Katastrophe? Sind die Lebenserhaltungssysteme ausgefallen? Arbeiten die Reaktoren nicht mehr? Es gibt nur ein paar kleinere Defekte. Lampen, die nicht brennen, Servicemotoren, die nicht anspringen. Aber sonst arbeiten die Selbsterhaltungssysteme des Schiffes hervorragend. Sie hatten Pflanzen an Bord, aus denen nun wuchernde Wälder geworden sind. Und es gibt ein riesiges Bassin, groß wie ein See, in dem Wasserpflanzen und Fische leben. Es lag nicht an der Technik, dass diese Menschen nicht mehr leben. Ihr Tod ist ein Rätsel und wird es wohl auch bleiben. Vielleicht eine unbekannte Strahlung im All? Ein Virus? Ich weiß es wirklich nicht. Aber sie sind alle tot. Gibt es keine Aufzeichnungen? Wir haben keine gefunden. Es muss alles wahnsinnig schnell gegangen sein. Ich habe den Zentralcomputer überprüft. Nichts. Oder so gut wie nichts. Im Speicher ist lediglich die Information zu finden, dass ab einer bestimmten Uhrzeit, an einem bestimmten Tag, keine Daten mehr abgefragt oder eingegeben wurden. Deshalb wurde das Notprogramm ausgelöst. Die Rückkehr ins Sonnensystem. Andere werden mehr über die Katastrophe herausfinden. Nein, das werden sie nicht. Nicht so bald, jedenfalls. Ich verstehe nicht. Schau auf den Schirm, Ruby. Die Triebwerke der Copernicus werden gleich zünden. Und dann... Brent, was hast du getan? Wir wollten zu den Sternen reisen. Und sie werden zu den Sternen reisen. Ich habe den Computer neu programmiert. Die Copernicus kehrt zu den Sternen zurück. Das war ich Ihnen schuldig. Sie winken schon. Du sollst in den Umwandler gehen. Nein. Nein, ich kann nicht. Und was ist mit Melissa? Brand, sie wartet dort draußen auf dich. Ich kann nicht. Ich kann nicht. Ich kann es einfach nicht. Sei ehrlich, Olof. Brand ist wahnsinnig. Nein. Er ist vielleicht besessen, aber nicht wahnsinnig. Besessen, wahnsinnig. Was macht das schon für einen Unterschied? Weiß er überhaupt, was auf ihn zukommt, wenn die Raumfahrtbehörde erfährt, was er mit der Copernicus gemacht hat? Von wem sollte sie denn davon erfahren? Von Brand gewiss nicht und von mir auch nicht. Etwa von dir? Nein, ich glaube, das muss nicht sein. Danke. Robi, du musst versuchen, ihn zu verstehen. Er träumt seit 15 Jahren von den Sternen. Er wollte mit Melissa zu den Sternen gehen. Und das will er immer noch. Sein Respekt gilt jedem, der hinaus in den Kosmos will. Und besonders natürlich jenen, die dabei scheitern. So wie er gescheitert ist. Deshalb hat er die Copernicus zurückgeschickt. Das war so etwas wie eine Verbeugung vor den Toten. Er selbst hingegen, er sieht die Sterne greifbar vor Augen. Aber er will noch mehr. Melissa. Du meinst wirklich, er hofft darauf, Melissa zu treffen? Hat er sie denn seit ihrer Verwandlung in einen Flitzer nicht mehr gesehen? Ist er ihr aus dem Weg gegangen? Aus Scham? Oh nein. Anfangs war er so oft in ihrer Nähe wie nur möglich. Sie hat seine Angst verstanden und versucht, ihn zu trösten. Sie kam an Bord seines Schiffes, wann immer sie Zeit hatte. Und die beiden haben sogar versucht, miteinander zu schlafen. Aber es ging nicht. Der Körper eines Flitzers ist kalt wie Eis. Das ist jedoch nicht das Einzige. Ich war nicht dabei, als Melissa es ihm sagte, aber Brand hat mir immer wieder davon erzählt. Versteh doch, Brand. Ich bin verwandelt. Sieh mal, Sex ist etwas für Menschen. Wenn du doch noch zu uns kommst, wirst du begreifen, dass es da draußen Dinge gibt, die das alles aufwiegen. Die Sterne, Liebster, du solltest die Sterne sehen. Ich fliege zwischen ihnen dahin und, oh Brand, es ist herrlich. Ich kann es nicht beschreiben. Man muss es fühlen. Wenn ich fliege, wenn ich durchstoße in den anderen Raum, dann verwandelt sich alles. Das All ist nicht mehr schwarz, sondern ein Meer von Farben, das um mich herum wirbelt und brandet. Und ich ziehe meine Bahn mitten hindurch. Und dieses Gefühl dabei. Der ganze Körper sinkt und schwelgt darin. Man lebt. Und was es dort alles gibt, wovon nur wir Flitzer wissen. Ach, den Menschen erzählen wir nur ganz wenig, nur das, was sie verstehen können. Es gibt so viel mehr. Draußen ist Musik, Brand. Doch es ist keine Musik, wie du sie kennst. Ganz anders und viel schöner. Und manchmal hört man einen Ruf aus ganz weiter Ferne, vom Herzen der Sterne. Ich glaube, der Ruf wird umso stärker, je länger man fliegt. Und irgendwann folgt man ihm. Ja. Das ist der Grund, warum die älteren Flitzer nach und nach verschwinden. Sie sagen, es sei ihnen langweilig geworden, für die Menschen Botendienste zu verrichten. Und dann fliegen sie zum Herzen der Sterne. Ach, Brand, ich wünschte, du wärst bei mir. Es wäre so, wie wir es uns erträumt haben, damals auf der Erde. Ach, Liebster, fang bald dein Dunkles für mich und komm zu mir. Aber er tat es nicht, weil er Angst vor den Dunklen hat. Ja, Robi, er hatte Angst. Fürchterliche Angst. Aber er hat trotzdem sein Dunkles gefangen. Er war fest entschlossen, die Verwandlung zu vollziehen und hatte schon den Raumanzug angelegt, um sich den Dunklen zu stellen. Aber dann flatterten die Hände, die Knie zitterten und er übergab sich. Er versuchte es noch einmal. Gleiches Resultat. Und dann dämmerte ihm die Wahrheit. Er würde niemals in der Lage sein, eine Symbiose mit einem Dunklen einzugehen. Wie hat Melissa darauf reagiert? Fast unbewegt. Brand hatte Tränen. Eine Szene, einen heftigen Streit erwartet. Aber sie schaute ihn nur merkwürdig an. Und dann bat Brand sie, zu ihm zurückzukehren. Wieder ein Mensch zu werden. Ist das denn überhaupt möglich? Es ist noch nie versucht worden. Aber Brand wollte sie an sich binden. Als Mensch oder als Flitzer. Wir bleiben im Orbit der Erde. Die Wissenschaftler werden dich untersuchen, Melissa. Und selbst wenn sie keinen Weg finden, dann sind wir doch wenigstens zusammen. Nein. Du kannst es nicht verstehen. Eher würde ich sterben. Was? Du hast gesagt, du liebst mich. Bleib bei mir. Ach, Brand, ich habe dich ja geliebt. Aber die Sterne gebe ich nicht auf. Sie sind jetzt meine Liebe, mein Leben, mein Ein und Alles. Was? Ich bin ein Flitzer, Brand. Und du bist nur ein Mensch. Jetzt ist alles anders. Wenn du keine Verbindung mit einem Dunklen eingehen kannst, dann geh zurück zur Erde. Das ist der Ort für Menschen. Auch für dich. Wir gehören zu den Sternen. Nein! Dann bleibe ich hier draußen und gehe auf Jagd. Ich liebe dich, Melissa. Ich will in deiner Nähe bleiben. Ich werde dich ab und zu besuchen, wenn ich Zeit habe. Daraus wurde dann aber nichts. Doch. Aber sie kam immer seltener. Und sie wurde Brand von Mal zu Mal fremder. Ihr goldbrauner Körper wurde bleich. Aber sie behielt die Figur einer 20-Jährigen, während er alterte. Ihr langes, rotblondes Haar wurde silberweiß. Und ihre Augen nahmen einen entrückten Ausdruck an. Sie sprach von Dingen, die er nicht verstand. Von Flitzern, die er nicht kannte. Von Taten, die er nicht begriff. Und sie langweilte sich, wenn er Neuigkeiten über die Erde und die Menschen erzählte. Schließlich hörten die Gespräche auf. Es blieben nur Erinnerungen. Denn Melissa kam nicht mehr. Na los, Robby, zeig sie uns. Wo sind die Flitzer, die du gemeldet hast? Oh ja, jetzt darf ich sie auch sehen. Hast du vergessen, was ich dir gesagt habe, Brand? Ich will deinen Schoß dir auf der Brücke nicht sehen. Sie kann mich nicht leiden, Brand. Keine Sorge, ich bin ja bei dir. Du jagst ihr Angst ein, Robby. Halt dich zurück. Ich habe nun mal versprochen, dir die Flitzer zu zeigen. Du wirst das dulden müssen, denn ich lasse mir von dir an Bord meines eigenen Schiffes keine Befehle erteilen. Ist das klar? Es reicht, Brand. Hör auf, damit den Mächtigen zu spielen. Ach, was? Und du, Robby, hör auf, damit Brand zu bevormunden. Das sind doch keine Kinder, sondern ein Team und darauf angewiesen, dass jeder den anderen respektiert. Sonst können wir auch gleich wieder umkehren und die Chariot verkaufen. Da habt ihr sie, eure Flitzer. Oh, sie sind so klein, Brand. Bildausschnitt F8 auf 10-fache Vergrößerung. Na, zufrieden, Engel? In 5 Minuten sind wir direkt bei Ihnen. Wie schön Sie sind. Ich werde aus dir nicht schlau, Brand. Die meisten Männer, die sich solche Sexspielsachen kaufen, sind krank oder geistig verkrüppelt. Aber du machst doch einen ganz normalen Eindruck. Wozu brauchst du einen Engel? Was hast du gegen Frauen? Menschenfrauen? Mit Engeln lebt es sich leichter. Und sie tun, was man ihnen sagt. Hör auf, deine Nase in Dinge zu stecken, die dich nichts angehen. Mach lieber die Signalanlage klar. Ich will mit unseren Freunden dort draußen reden. Wozu reden? Schnappen wir uns doch einfach ein paar. Es sind schließlich genug da. Nein. Ich will eine ganz bestimmte finden. Ihr Name ist, oder besser war, Melissa. Melissa? Ich verstehe. Engel und Flitzer. Du solltest es hin und wieder mal mit einer Beziehung zu einem Menschen probieren, Brand. Nur so zur Abwechslung, verstehst du? Sehr feinfühlig, Robby. Ja, ist mir so rausgerutscht, Brand, entschuldige. Ich weiß, dass mich das alles nichts angeht. Signalanlage klar, Brand. Programm Melissa eingeben, Lichtstärke 80%. Na los, Olaf. Einer der Flitzer bewegt sich direkt auf uns zu. Melissa. Ja, sie kommt. Selbst jetzt noch, nach all den Jahren. Und einige andere folgen ihr. Wir werden Erfolg haben. Oh, Brand, werden die Flitzer uns jetzt ihren Zaubertrick verraten? Fliegen wir dann zu den Sternen? Bald, Engel, bald. Aber jetzt sei ruhig, ich muss mich konzentrieren. Mensch, Brent, wir haben sie. Robi, öffne den inneren Schirm. Und du, Olof, sprichst über die Signalanlage mit Melissa. Sie soll an Bord kommen. Achte aber darauf, dass die anderen in der Energieblase gefangen bleiben. Sie wartet in der Luftschleuse. Na los, gehen wir. Nein, ihr bleibt hier. Ich will allein mit Melissa reden. Das heißt, nein, der Engel darf mitkommen. Aber Brent, du brauchst vielleicht unsere Unterstützung. Ich sagte, dass mich nur der Engel begleiten wird. Wir sind nicht deine Untergebenen. Wir haben ein Recht darauf, bei dieser Begegnung dabei Lass zu sein. Lass ihn, Robi. Wir würden nur stören. Danke, Olof. Brent? Ja, Melissa, ich bin es. Brent. Du hast dich verändert, Brent. Ja. Uns Menschen sieht man es an, wenn wir älter werden. Bei euch ist das anders. Ich meine nicht dein Aussehen, Brent. Du bist nicht mehr der Mensch, den ich früher einmal gekannt und geliebt habe. Was tust du? Warum hast du den Außenschirm aktiviert und uns eingesperrt? Wir sind keine Dunklen, die man jagen und einfangen kann. Was ist mit dir, Melissa? Du redest so stockend. Hast du das Sprechen verlernt? Ich habe vieles verlernt, Brent. 10 Jahre mit den Sternen. Ich bin nicht mehr ein Mensch. Jetzt bin ich die Älteste unter uns, die ihr Flitzer nennt. Mein Ruf kommt bald. Warum hast du uns gefangen? Was ist das überhaupt, was uns hier festhält? Es scheint eine Art Energieblase zu sein. Ein neu entwickelter Energieschirm, Melissa. Eine neue Raffinesse, gerade erst auf der Erde erfunden. Dort ist viel mit Energieschirmen experimentiert worden und ich habe die Entwicklung natürlich aufmerksam verfolgt. Weißt du, ich hatte nämlich eine Idee, aber mit den alten Schirmen war sie nicht zu realisieren. Aber jetzt... Was für eine Idee, Brent? Es geht um die technische Weiterentwicklung, um Anwendungsmöglichkeiten. Was für Anwendungsmöglichkeiten? Wir werden gemeinsam zu den Sternen reisen, Melissa. Brent. Gib auf, Brent. Gib mich auf. Und die Sterne. Das sind Träume von früher. Und sie sind schal geworden. Warum kannst du das nicht verstehen? Du kannst mich zu den Sternen bringen, Melissa. Mich und viele andere Menschen. Es ist wirklich an der Zeit, dass ihr Flitzer euren Kosmos mit uns Menschen teilt. Sprichst du von einem neuen Antrieb? Ja, Melissa. Du könntest... Oh, bitte, Brent. Ich möchte es ihr erklären. Ich erinnere mich genau an das, was du gesagt hast. Lass mich es dem Flitzer erklären. Na schön, Engel, sag es, Melissa. Es ist so wie mit Pferden. Die Dunklen sind wie Pferde, hat Brent gesagt. Und die Flitzer sind wie Pferde mit Reitern. Brent hat den ersten Wagen und die Flitzer werden ihn ziehen. Ja, Melissa, einen Sternenwagen. Es ist natürlich bildhaft ausgedrückt und eine unvollkommene Analogie, aber ich habe alles durchgerechnet. Es wird funktionieren. Ihr könnt Materie transportieren, überlichtschnell. Und wenn man eine genügend große Anzahl von Flitzern in einen dunklen Schirm einschließt, kann ein Schiff dieser Größe mit Überlichtgeschwindigkeit bewegt werden. Sterne, Brent, das Herz, die Gesänge, die Freiheit, Brent. Ich habe dir davon erzählt. Brent, die Sterne, sie werden uns nicht gehen lassen. Du kannst uns nicht fesseln. Ich habe es bereits getan. Du verstehst es immer noch nicht. Du tust mir leid. Du hast mich angeführt, Brent. Sie ist gar kein Pferd. Sie ist ein Mensch. Und sie ist so hübsch. Brent, erzähl schon, Brent. Was hat Melissa zu unseren Plänen gesagt? Was? Ach so. Ja. Ich glaube, sie war beeindruckt. Du glaubst es? Ist das alles? Nein. Es gibt noch etwas zu tun. Brent, bist du wahnsinnig geworden? Du hast sie freigelassen? Du hast die Flitzer freigelassen? Ich konnte nicht anders. Das Gespräch mit Melissa hat mir klargemacht, dass wir beinahe einen schrecklichen Fehler begangen hätten. Wir hätten sie nie mehr aus dem dunklen Schirm herauslassen können. Und hätten ihnen all das genommen, was ihnen etwas bedeutet. Sie wären Tiere gewesen. Was heißt Tiere? Zugtiere. Gefangene. Sie sind keine Tiere. Menschen sind sie auch nicht mehr. Aber wir wollten doch immer schon eine nichtmenschliche Rasse kennenlernen. Wer hätte gedacht, dass wir selbst eine solche Rasse erschaffen würden? Ja. Und was mein Verhältnis zu Melissa angeht, ich habe endlich begriffen, dass ich sie nicht zurückholen kann. Sie ist kein Mensch mehr. Irgendwie mögen wir uns immer noch, aber zugleich sind wir uns fremd, sehr fremd. Was auch immer einmal zwischen uns war, es ist vorbei. Da war immer noch ein etwas, das uns über all die Jahre verbunden hat. Ich zumindest habe an dieses Etwas geglaubt. Aber jetzt habe ich begriffen, dass dieses Etwas nicht mehr existiert. Aber Brent, unsere Investitionen, wir müssen diese Sache einfach durchziehen. Vielleicht geht es ja auch mit Dunklen. Ach, das ist doch Unsinn, Olaf. Nein, wir können ihnen niemals begreiflich machen, was wir von ihnen wollen. Niemals. Obi, Olaf, wir sind einen Irrweg gegangen. Es ist wirklich an der Zeit, umzukehren. Wahrscheinlich hast du recht. Aber was heißt das? Wie wollen wir jetzt... Wir werden jagen, Obi. Wir sind ja schließlich gut ausgerüstet. Mit unserem neuen Schirm fangen wir bestimmt 2 Dutzend Dunkle im Jahr. Wo ist der Engel? Oh, Obi. In meiner Kabine. Ich habe ihr eine Halskette zum Spielen gegeben. Willkommen an Bord, Brent. In unserer Reihe Science Fiction als Radiospiel aus dem Studio Heidelberg des SDR brachten wir heute das Ende von etwas von Hans-Joachim Alpers nach einer Erzählung von George R. R. Martin. Die Rollen und ihre Sprecher waren Melissa Kai Fischer, Grant Karl Michael Vogler, Engel Verena von Beer, Ruby Sabine Hahn, Olof Maximilian Wieger. Ton und Technik Brigitte Laukwitz und Rainer Flock. Regie führte Andreas Weber-Schäfer.